Einige Bücher, auf die Brecht nicht glaubte, verzichten zu können, sollten in anderen Koffern verstaut werden. Die Seemannskiste konnte nur noch, dass sie nicht zu schwer werde, das kleine Radiogerät, die drei lackierten japanischen Gesichtsmasken, den Fotoapparat, eine silberne Feldflasche, eine Messersammlung und das chinesische, an zwei Bambusstäben befestigte Pergamentbild aufnehmen. Zusammengerollt wurde der Zweifler, der mit gesträubtem Bart im Sitzen seinen Mantel vorn an sich raffend, böse, doch inspiriert starrte. Zu einem Koffer, den Weigel und die Kinder schon zur Hälfte mit Kleidungsstücken beladen hatten, trug Brecht die Bekenntnisse des heiligen Augustinus in Leder gebunden, den Uhlenspiegel von De Costa im Borngräber Verlag, den Gesellschaftsvertrag von Rousseau in einem Reklamheft, ein paar billige Ausgaben von Descartes, Kant und Taine, die orientalischen Königsgeschichten von Herodot bei Ullstein erschienen, Kleists Werke im Verlag Bong, die Geschichten von Poe, die Soldatenlieder von Kipling, den Disraeli von Morois, 1928 bei Fischer erschienen, das Buch Emil Ludwigs über Hindenburg mit dem Titel Die Sage von der Deutschen Republik, Querido Verlag, 1935 das Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und das Buch vom Tabak von Coudel, kostspielig gebunden beim Verlag Neuer Burg, 1927, mit den Kapiteln Einführung des Tabaks in Europa und Die Kultur des Tabakgenusses. Obenauf, von dem Buch wohl an die Notwendigkeit des Rauchens erinnert, legte er zwei Zigarrenschachteln, Marke Batavia, enthaltend je 25 Stück, die Verpackung zum Preis von 7,50 Kronen, für mich ein Tagelohn. In die zum Versand nach Helsingfors bestimmten Koffer und Pappkartons, in denen Weigel, Kupferschalen, Teekessel, Töpfe und Bratpfannen verstaute, stopfte Brecht noch, wo immer eine Spalte frei war, Bücher, die er aus den Haufen zog, die wir ringsum gelagert hatten. Beim Auseinandernehmen der Bibliothek war mir aufgefallen, dass die Bände weder alphabetisch noch nach Fachgebieten geordnet, doch auch keineswegs regellos zusammengestellt gewesen waren, sondern nach Verwandtschaftsbeziehungen, nach einem System gegenseitiger Sympathien oder Zusammengehörigkeiten in Streitgesprächen. Oft hatte es ein Nebeneinander aus heftigen Kontrasten gegeben, das dann doch zu geheimen Übereinstimmungen führen konnte. Brecht schätzte Kafka, weil dieser sich nicht darum bekümmerte, ob ein Buch seinen Abschluss erhielt, weil dieser das meiste unvollendet hinterlassen und gerade dem Fragmentarischen Vollkommenheit verliehen hatte. Mit dem Prozess und dem Roman Amerika in der Hand, die Bücher zwischen die Abgüsse seines Gesichts in Gips und Erz steckend, sagte er, dass eigentlich nur das Fragment die Prägung von Echtheit habe, weil es der innersten Funktion des Produzierens am nächsten käme, nämlich einem Produzieren, das dem Atmen, dem bloßen Dasein entspreche und einer flüchtigen, eben durchlebten Bewusstseinsperiode Ausdruck gäbe. In Kafkas Nachbarschaft waren zur einen Seite Goldsmiths Der Landprediger von Wakefield in einer Erfurter Ausgabe aus dem Jahr 1839, das Snobs Buch von Thackeray im Reklamverlag, Les Fleurs du Mal von Baudelaire, Meine Gefängnisse und meine Spitäler von Verlaine, Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading von Wilde, Deutsch von Schölermann, das dramatische Gedicht Manfred von Byron, in Seuberts Übersetzung, Malte Lauritz Bricke und das Stundenbuch von Rilke, Die letzten Tage der Menschheit von Kraus im Verlag Die Fackel, der Gedichtband Brennende Erde von Mühsam und die Lieder eines tschechischen Bergmanns von Bezruč im Kurt-Wolf-Verlag zu finden gewesen. Zur anderen Seite der Versuch über den menschlichen Verstand von Locke, zwei Bände, das neue Organon von Francis Bacon, die Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes von Spinoza, die Briefe zur Beförderung der Humanität von Herder, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele von Mendelssohn, der Ausdruck der Gemütsbewegung bei den Menschen und den Tieren von Darwin, gedruckt zu Stuttgart 1877, und ein Band Freud zur Technik der Psychoanalyse. Alle diese Werke waren eigentlich Notizbücher, voll von Anstreichungen, Bemerkungen. Brecht vergaß zeitweise die Panik des Exodus, begann zu lesen, ließ uns einblicken in Goncourts Buch über Gavarni, in die beiden großen Bände mit Bruegels Bildern oder in die Lebensbeschreibung des Wiener Schauspielers Alexander Girardi. Von diesem Vaganten und Komiker, der von der Vorstadtbühne kam und dort in Possen und Operetten aufgetreten war, konnte er sich nicht trennen. Sein Torelli im Singspiel Künstlerblut, sagte er, müsse Kafkas Vorbild gewesen sein bei der Charakterisierung des Malers Titorelli im Prozess. Der dünne Band aus der Deutschen Verlagsanstalt 1905 gehörte noch in die Seemannskiste, wie auch das jüdische Theater, ausgewählt von Elias Berg 1919, die Sagen des klassischen Altertums von Schwab und das Reklamheft über den Bänkelgesang vor Goethe. In einen besonderen Kasten verpackt wurde die Literatur zum Komplex des Cäsar-Romans. Sie bestand aus den beiden Bänden Mommsen, Römische Geschichte, herausgegeben 1857, dem Buch von Meyer, Cäsars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, in das Brecht bereits 1919 seinen Namen geschrieben hatte, den drei Bänden Ferrero, Größe und Niedergang Roms, in einer Auflage aus dem Jahr 1921, dem dänischsprachigen Buch von Brandes, Gaius Julius Cäsar, das den Stempel der Svendborger Stadtbücherei trug, wie auch das von Ström erwähnte Werk Bangs, Catilina en Portrettskizze par Kulturhistorisk Background, dem von Weinstock übertragenen Sallust mit dem Titel Das Jahrhundert der Revolution 1939 erschienen, den 12 Cäsaren von Sueton übersetzt von Starr, der römischen Geschichte des Appianus aus dem Langenmüller Verlag 1911, der römischen Agrargeschichte von Weber, den Briefen aus ciceronischer Zeit, herausgegeben von Barth, Leipzig 1930, dem Cicero im Wandel der Jahrhunderte von Zielinski 1897 und dem Schauspiel Catilina von Ibsen, der Kopenhagener Bibliothek entstammend. Wir hatten Register aufgestellt von den Namen der Politiker, der Generäle und Industriellen. Alle diese Aufzählungen hatten uns etwas vermittelt von der zwanghaften Gewalt, die unser Denken bedrohte. Die Bücher dagegen schlugen, ein jedes, einen Weg frei, hierhin und dorthin. Die Bücher waren unsere Verbündeten im Kampf gegen die feindlichen Gewalten. Und es war doch die Stunde ihres Begräbnisses. Sie mussten hinab in die Kisten. Viele hatten Brecht seit seiner Jugend begleitet. Immer wieder zögerte er, hielt das Werk empor eines Groß, das Gesicht der herrschenden Klasse, das System der Natur von Mirabeau, die Bände Hegel, den Leibniz, den Lichtenberg, wollte erklären, was ihn mit diesem und jenem Buch verband, wollte zitieren, Rufe aber trieben ihn zur Eile an. Drüben beim Klempner lagen die Werke aus dem Giftschrank. Trotzki, die wirkliche Lage in Russland, die Geschichte der russischen Revolution, mein Leben, Literatur und Revolution. Soll der Faschismus wirklich siegen? Die Vierte Internationale und die Sowjetunion, Stalinismus und Bolschewismus, Sinowjew, Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Bucharin, der Imperialismus und die Akkumulation des Kapitals, das ABC des Kommunismus, die Schriften der Rosa Luxemburg, Spinoza und der dialektische Materialismus von Thalheimer, sämtliche Arbeiten von Korsch, die Prozessberichte aus Moskau und dazu gepackt Marx, Engels, Lassalle und Bebel und Lenins ausgewählte Werke und ein paar Bände Stalin. Mit dem dicken deutschen Wörterbuch von Grimm kam Brecht, dies brauchte er unbedingt. Und auch die Encyclopaedia Britannica, für die allein zwei Kisten notwendig wären, wollte er mitnehmen. Ich musste versprechen, zumindest das deutsch-englische und englisch-deutsche Lexikon, der Umschlag schwarz und rot geteilt, umgehend nachzusenden. Und da standen mitten in dem Durcheinander auch schon die beiden Geheimpolizisten in der Tür, den Befehl zur Haussuchung vorweisend. Sie stutzten, als sie bei der Abforderung unserer Legitimationen Branting vorfanden, der sie spöttisch fragte, ob der Coup der rechten schwedischen Militärs nun bewerkstelligt sei. Meine Personalien, meine Adresse, mein Arbeitsplatz wurden notiert. Angedeutet wurde, dass ich in der nächsten Zeit ein Verhör zu gewärtigen habe. Und wieder war dieser Augenblick, da die Gefahr unmittelbar heranrückte, merkwürdig frei von Beängstigung. Ich sah mich, wie ich es mit Rosner besprochen hatte, auf der Wanderung nach Lappland, als Waldarbeiter würde ich mich ausgeben. Bei sparsam gebrauchtem Schwedisch würde niemand in mir einen Ausländer vermuten. Was ich mitnehmen wollte, fände in einem Beutel oder in den Taschen meiner Jacke Platz. Die Beamten fragten nach politischen Publikationen. Erregt schrieb Brecht sie an, dass er hier nur sein künstlerisches Eigentum verwahre. Er stellte sich, als wolle er sie mit seinem Körper schützen, vor die Bücherstapel. Sein Gesicht war grünlich-weiß, von Ekel verzerrt. Er verfolgte jede Bewegung der Hände in den Seiten eines Buchs. »Wie fasst ihr es denn an?« rief er. »Leck den Daumen nicht!« In seinem Sprachgemisch aus Dänisch und Schwedisch, Mattis versuchte, ihn zu beschwichtigen. Er stieß ihn zurück, sagte auf Deutsch, dass sich auch hier nun die Barbarei hermache über die Literatur. Hodan und Goldschmidt hatten sich in die Ecke unterm Altan zurückgezogen. Goldschmidt saß müde, zusammengesunken in dem Ledersessel, der nicht Brecht, sondern Steffin gehörte, und der zusammen mit den aus Dänemark im Möbelwagen mitgebrachten Bauernstühlen, Tischen und Truhen, soweit sie nicht Santesson zugeschrieben waren, von Hodan übernommen werden sollte. Lazar und Weigel standen umschlungen, die Kinder neben sich. Lazar gab immer noch ihrer Empörung Ausdruck, dass den Beamten nicht ihr Schriftstellername Esther Grenen bekannt war. »Mit einem Sohn Strindbergs und Frieda Uhls war ich verheiratet«, rief sie. Einer der Beamten aber winkte nur ab. Einzig Steffin arbeitete ruhig weiter, legte die gebündelten Papiere in nummerierte Mappen aus grauer Pappe. Die Polizisten konnten nichts finden, was ihnen verdächtig schien. Schließlich hielten sie inne, blätternd in Sandströms Buch über die erste Großmachtepoche des Nordens, geschildert für Jung und Alt, während wir ins gemeinsame Grab senkten Grimmelshausen und Cervantes, Petronius, Benedetto Croce und Machiavelli. Darein zu finden hatten sie sich, dass sie so eng aneinander gerieten mit Boccaccio, Savonarola und Erasmus. Welch ein zappelndes, kicherndes Gedränge im Dunkeln! Hinzu kamen Marlowe, Ben Jonson und Shakespeare. Wie rollten ihre Blankverse, wie wucherten die von ihnen geschaffenen Figuren auf, welche Welt von Macht und Höllenstürzen umgab sie! Und über sie legten sich Villon und Rabelais und Swift. Kein Ende des gespenstischen Gelächters, des Galgenspektakels, der wilden Träume. Und Goethe kam neben den ehernen Schiller zu liegen, der ihn abdeckte vor Novalis, Grabbe, Lenz und Büchner. Noch einmal emporgehoben wurde Blake. Ihm konnte keine Grabstätte gerecht werden. Yeats, Burns und Quincy aber trösteten ihn. Und es folgten Diderot, Voltaire und Stendhal, ihren melancholischen Abenteuern nachsinnend, streckten sie sich aus neben Hoffmann, Kierkegaard und Heine, und gewaltig polterten hinab Hugo, Balzac und Zola. Zu ertragen hatten sie es, dass sich auch Sue zu ihnen gesellte. Und Le Sage und der verlotterte Breton und der arme Nerval, der sich an einer Laterne erhängt hatte. Und hinnehmen mussten sie es auch, dass Rimbaud, noch im Wüstenstaub liegend, sie überglänzte. Mit Stevenson und Melville flutete eine Zeit heran, deren Atem schon in unsere Gegenwart drang. Diese Zeit war ein Meer, das auch Defoe, Maria und Konrad trug. Gogol kamen und Gontscharow, Puschkin, Tolstoi und Gorki, und zu ihnen fielen Jesenin, Block und Mandelstam und der brüllende, sich selbst zerreißende Majakowski. Und hinabgesenkt wurde Ehrenburg, der Doppelzüngige, der fast alle neben sich fallen sah, sich selbst aber zu schützen vermochte. Gepriesen sei er. Als Toter wäre er nichts wert. Als Lebender würde er einmal Bericht erstatten können. Jetzt kamen sie von allen Seiten, Posaunenbläser, Heim, Trakel und Lörke, die Pfeifer und Trommler, Demel, Mombert und Werfel, Kantorowitsch, Kaiser, Pintus und Sternheim, ankündigend den Tod einer alten, die Geburt einer neuen Epoche. Und da war Brecht schon dabei, ein Überlebender war er, schrecklich in seiner Nähe die Stille um Toller, Ossietzky und Tucholsky, und um Mühsam, den sie erdrosselt, aufgehängt hatten im Klosett in Oranienburg. Und es kam Lorca, blutüberströmt, aus einer Sandgrube kam er, am Rand des Dorfs Viznar bei Granada. Horvat kam, der so ängstlich war, dass er lieber alle Treppen erstieg in den Hotels, als den Fahrstuhl zu nehmen, und der mitten am helllichten Tag bei kurzem Windstoß auf den Champs-Élysées vom stürzenden Ast eines Baums geköpft wurde, und rot, an Verzweiflung und Trunk umgekommen im weiten Paris, wo Döblin, Feuchtwanger und Arnold Zweig, Heinrich Mann und Benjamin, Polga, Neumann und Frank und all die anderen Unbehausten und Umhertreibenden, die Verstoßenen und Befehdeten, auf ein Visum warteten, irgendwohin. Und da waren Broch, der in New York sein Dasein fristete, mit armen Geldern, um die befremdende Lasker Schüler, tanzend an der Klagemauer zu Jerusalem, und die Fleißer, versteckt in Ingolstadt, und Jan, orgelspielend auf Bornholm. Möchten die Deutschen ihn für einen dänischen Landmann halten, und Musil vereinsamt, hungernd in Zürich, und all die Reisenden, Kisch, Olden und Graf, Bredel und Renn, Regler, Klaus Mann, Segers und Use, auf dem Weg nach Haiti, nach Mexiko. Und zwischendurch fielen uns immer wieder vereinzelte, nirgends einzuordnende entgegen, Gabbe, mit seinem Buch über das ideale kommunistische Reich Ikarien, im Dreiländerverlag, Thomas Moore mit dem Utopia, herausgegeben bei Rascher in Zürich, 1920. Im Tower hatte Moore, der Ketzer, gelegen, war dort enthauptet worden. Weitling, einer der ersten deutschen Theoretiker des Kommunismus, Angehöriger des Bunds der Geächteten, dann des Bunds der Gerechten, Gründer der Zeitschrift Republik der Arbeiter, mit ein paar abgegriffenen Heften Kerkerpoesien und Die Menschheit, wie sie ist und sein sollte, oder Gregor Gog, vertreten in einem kleinen Buch, Vorspiel zu einer Philosophie der Landstraße im Verlag der Vagabunden, 1928. Und wohin, fragten wir uns, sollten wir mit den Zeitschriften, die Neue Zeit von 1883 bis zum November 1917, der jüngste Tag, die Fackel, die Weltbühne, die Linkskurve, die Sammlung, die Zukunft, das Wort, wohin mit diesen Inschriften, diesen Abdrücken der Geschichte eines halben Jahrhunderts, diesem Menetekel? Jetzt begann ein neues Jahrzehnt, das Jahrzehnt der totalen Entwurzelung. Das Deinon begann. Brecht klapperten die Zähne vor Furcht. Kurz hatte ich den schmalen grünen Lederband der Divina Commedia mit den Dünndruckseiten aufgeschlagen. Die gleiche Ausgabe war's von Cotta, die ich mit Heilmann und Coppi in Berlin las. Endlich konnte ich mich der Zeilen versichern über diesen Lärm, der sich erhob, über das Gestöhn und Weh und Heulen, das rings durch die Luft hallte, die verschiedenen Sprachen, das grauenhafte Lallen, die Rufe des Schmerzes und des Zorns, das Gekreisch und Ächzen und das Händeschallen. Dann hörte ich Brecht grell auflachen. Er hatte die Beamten nicht an die Manuskriptmappe herangelassen. Steffin hatte einige Deckel geöffnet, Branting hatte gesagt, er bürge dafür, dass die Blätter ausschließlich schöngeistige Texte enthielten. Ja, rief Brecht, fast schluchzend, schöne Gedichte, Lieder, gefeilte Prosa. Unschlüssig stolzierten die Polizisten noch eine Weile zwischen den Tischen umher, ehe sie sich davonmachten. Die Kriminalromane, schrieb Recht. Ihr habt die Kriminalromane vergessen, eilte die Stufen hinauf zu seiner Schlafbalustrade, sprang herunter mit Stößen der billigen, zerfledderten Hefte, die er gern abends las, riss das Fenster auf, warf sie den Polizisten nach. Da lagen sie im Garten. Wallace, Doyle, Christie, Chandler, Carr, Carter, Quentin, Sires und wie sie alle heißen mochten, lagen in den Pfützen im vermodernden Laub. Und im Atelier war Streit ausgebrochen zwischen Brecht und Maria Lazar, die Sozialdemokratin, die kommunistische Politik für die entstandene Situation verantwortlich machte. »Eure Parteizeitung«, rief sie, »hat die britische Minensperre eine Herausforderung genannt« und schon im Voraus den deutschen Gegenschlag verteidigt. Deutschland muss zum Schutz Dänemarks und Norwegens kommen. So heißt es bei euch. Ich verstehe nicht, warum ihr so aufgescheucht seid. Es kommen doch die Freunde und Verbündeten der Sowjetunion. Brecht sprang ihr entgegen, als wolle er sie schlagen. Weigel nahm sie, die ihr wie eine Zwillingsschwester glich, in Schutz. Sie fuhr Brecht an. Doch es handelte sich schon um etwas anderes. Sie wollte nicht, dass Berlau ihnen nachreise, wollte die Dänin nicht länger bei sich dulden. Und da kam Branting vom Telefon herbeigeeilt. Eben habe er, rief er, vom Außenministerium die Nachricht erhalten, dass Kajütenplätze zum nächsten Schiffsabgang. Wann denn? Am 17. April? Noch eine Woche. Was kann in einer Woche nicht alles geschehen? Gebucht worden sein. Unverbindlich, wie meine Tätigkeit bei Brecht begonnen hatte, hörte sie auch auf. Nur Steffin umarmte mich. Brecht reichte mir flüchtig die Hand. Greit, besessen vom Bazillenschreck, zog seine Hand vor mir zurück. Weigel ermahnte mich, die Kisten und Koffer mit all den Dingen, die sie für den Haushalt brauchte, so schnell wie möglich nach Helsingfors zu senden. Hier die Adresse. Havsgatan 7A12. Noch ein Winken an Hodan, der, am offenen Fenster stehend, tief die milde, schon frühlingshafte Luft einatmend, sich mir zuwandte, mit seinem dunklen, unzerstörbaren Lächeln. Dann hinaus. An der Brücke, die nun am Spätnachmittag von Posten mit Maschinengewehren bewacht wurde, hatte ich mich noch einmal auszuweisen. Grund meines Besuchs auf der Insel. Abschiednahme von einem Freund, der mein Freund nicht, doch mein Lehrer gewesen war. Nebenan standen sie, zwischen denen ich aufgewachsen war. Dort angetreten war mein Jahrgang. Dieselben Straßen waren wir gegangen. Wir kannten dieselben Städte und Zeiten, sprachen und träumten dieselbe Sprache. Ungebeten waren wir in den Norden gekommen, auf Schleichwegen, nach Verstecken suchend, der eine, die anderen, mit dem Stiefelkrachen, das uns seit frühester Jugend bekannt war. Unter falschen Vorspiegelungen kamen wir beide. Ein unheilvolles Land hatte uns ausgestoßen, in verschwörerisches Schweigen den einen, zu Raub und Mord die anderen. Dieselben Drohungen, Befehle und Strafen, dieselben Figuren aus Gips und Bronze hinter uns dieselben Bänke, auf denen wir unsere Hosen blank gewetzt hatten. Hinter uns eine Geschichte, von der unsere Gesichter und Gesten geprägt worden waren. Ich wäre nicht zu unterscheiden gewesen von ihnen. Sie hätten mich für einen der ihren halten können. Zwischen solchen aus Bremen, aus Berlin, wäre schreckliche Vertrautheit aufgekommen. Transportschiffe hatten sie hergebracht. Gesunken waren viele, von Flugzeugbomben, Torpedos getroffen. Viele von ihnen, deren Atemzüge sich mit den meinen vermischt hatten, waren an den Strand geschwemmt worden, lagen sackartig aufgetrieben, triefend im Sand, im Geröll, zwischen Muscheln, die sie nicht fühlten. Die anderen alle marschierten, den Karl Johann in Oslo entlang, über den Rathausplatz in Kopenhagen, bezogen ihre Posten, besetzten, nahmen in Besitz, stellten sich mit Blasorchestern auf, um den Überfallenen ein Ständchen zu bringen, ließen sich von Kindern bestaunen. Die meisten Blicke sonst wandten sich von ihnen ab. Gegenwärtig waren sie nur als graue, unsäglich trübe, bleierne Masse. Ich spürte noch die Bewegung ihrer Arme beim Vorbeigehen, hörte ihr Gelächter, ihr Pfeifen, das Schwirren aller ausgetauschten Worte. Nebenan waren sie. Ich hätte bleiben können. Ich war weggegangen von ihnen, vertrieben hatten sie mich nicht. Doch es war keine Bleibe mehr zwischen ihnen. Ich hatte zu lernen gehabt. Sie wollen dich auslöschen. Ich hatte gesehen, in Spanien, wie sie sich aufs Geschäft des Auslöschens verstanden. Sie waren auch nicht dazu geboren, hatten sich nur immer mehr, immer enger, immer unbarmherziger in dieses Handwerk hineinzwängen lassen. Unter ihnen mochte mancher sein, dem die Knie schlotterten, das Herz im Hals pochte. Unter ihnen mochten auch solche sein wie Heilmann und Koppi. Und hier, auf unserer Seite, gab es einen, der hieß Rosner, ein kleiner, vor ihnen geflüchteter Jude. Den hätten sie gleich, wären sie seiner habhaft geworden, erschlagen, aus dem Fenster geworfen. Und gerade dieser kritzelte abends am 9. April zum Lied von der Erde aus dem Radio seltsam Lobendes über sie aufs Papier. Er nickte, wisperte, brummte. Nun drohe Schweden keine Gefahr mehr. Zum Schutz der skandinavischen Länder seien sie, dort drüben, gekommen. Und unter den gegenwärtigen Umständen bedeute die Besetzung Dänemarks und Norwegens auch eine Absicherung der Sowjetunion. Rosner, der geheime Bote der Komintern, im Nachthemd hockend hinter den Zeitungen, die ich ihm gebracht hatte, erläuterte mir, wie die Lage jetzt anzusehen sei. Deutschland, hörte ich ihn lispeln durchs künstliche Gebiss, sei dem englisch-französischen Plan, eine Front im Norden zu eröffnen, zuvorgekommen. Seit dem Winter, da sie die Absicht gehabt hatten, Finnland zu helfen, sei die Politik der Alliierten eine Politik des falschen Hoffens, des Verpassens gewesen. Nach den Regeln des Kriegs habe Deutschland gehandelt. Die Schuld am Eingetroffenen hätten die Westmächte zu tragen. Ob die Minensperre vor der norwegischen Küste sich nicht gegen deutsche Invasionsvorbereitungen gerichtet habe, fragte ich, und wies auf die am Nachmittag erschienene Parteizeitung, in der, welche Wendung, der Krieg als ein imperialistischer Krieg bezeichnet wurde. Imperialistische Mächte standen einander gegenüber. Damit wurde die These, dass die Alliierten Deutschland zum Krieg gegen die Sowjetunion treiben wollten, widerrufen. Die sowjetische Billigung der deutschen Aktionen musste vorausgesetzt werden. Mit der Herstellung des Pakts hörte ich ihn murmeln, habe die Sowjetunion versucht, den Krieg einzudämmen. Durch Englands und Frankreichs Provokation sei der Krieg erweitert worden. Solange der Pakt bestehe, setze die Sowjetunion die Versuche fort, den Krieg zu einem Ende zu bringen. Schwer atmete Rosner auf, erhob sich vom Stuhl, wobei er kleiner wurde, zog aus Zeitungsbündeln eine Flasche hervor, holte ein paar Gläser, schenkte Wein ein. »Ums Erz ginge es in dieser Phase des Kriegs«, sagte er, sich setzend. »Die Engländer wollten Deutschland die Zufuhr absperren. Von Narvik aus. Die Deutschen wollten, dass kein schwedisches Erz England erreiche. Jetzt bliebe Schweden keine andere Wahl, als Deutschland den Vorrang zu geben.« Brummelnd hob er das Glas, stieß es mir entgegen. Nah vor mir sein mit Bartstoppeln bedecktes Gesicht, die Haare zerrauft, die Augen fast blind hinter den Linsen. In Wien war auch Mahler zu Hause gewesen. Sein Empfinden und Denken war dort geformt worden, von der Unstetigkeit, dem Wandertrieb, der zerrissenen Tiefe und Geistigkeit seiner Widersacher, zu ihrem Vorsänger war er geworden. Viele derer, die jenseits der Grenze standen, hatten ihm gelauscht, vielleicht zu Tränen gerührt, bis sie ihn, lebte er noch, aufs Pflaster gedrückt, ihm den Mund am Stein zerrieben hätten. »Wenn nur ein Traum das Dasein ist«, sang Rosner mit, »und ein Johlen war dahinter zu vernehmen. Warum dann Müh und Plag?« In der Klause erbaute er sich seine Welt. Es war notwendig, jetzt, da alles zu zerfallen schien, ein System zu errichten, an das man sich halten könne. »Gleich wolle er mir erklären«, sagte er, »warum Schweden verschont bleiben würde.« Der Taktik der Sowjetunion sei es zu verdanken. Diese Taktik habe ihre Stärke erwiesen. Ich sah meine Klassengefährten, den Finger am Hahn der Schusswaffe. Sie standen auf skandinavischem Boden. Sie würden weiterziehen, wohin auch immer man sie riefe. Und im Osten standen, nachdem sie in ihrer Verblendung den Großteil der militärischen Führung ihres Landes ermordet hatten, die Sachwalter der Oktoberrevolution, versteinerte, viereckige Gestalten überm Mausoleum. Ihr Sprecher war der Zwerg, der gesäugt und gewiegt worden war in der Donaumonarchie. Der Konflikt mit Finnland beendet. Mit der Übernahme Westkareliens sei gewonnen worden, was benötigt wurde zur Verteidigung Leningrads. Keine weiteren Ansprüche. Zu Verlierern waren die schwedischen Kriegstreiber geworden. In Listen kramend zählte Rosner auf, was Finnland erhalten hatte. 84.000 Gewehre, 450 Maschinengewehre, 1.216 Pistolen, 85 Panzerabwehrkanonen, 112 schwere Geschütze, 45 Millionen Patronen, 107.500 Granaten, 50 Funkstationen sowie Lastwagen und andere Ausrüstung für 7 Artilleriedivisionen. 23% der Luftwaffe, 72% der Luftabwehr waren an Finnland gelangt und hunderte in Schweden montierte amerikanischer Flugzeuge. 400 Millionen Kronen aus Einsammlungen kamen hinzu. »Ich fülle mir den Becher neu«, und leer ihn bis zum Grund. Mit Genugtuung, so entnahm ich seinem knisternden, staubigen, von dunkler Musik untermalten Stottern, sei in Deutschland die Schwächung der schwedischen Arsenale verfolgt worden. Das Land hätte einem Angriff nicht standhalten können. Doch eben diese Tatsache habe einen Angriff auch überflüssig gemacht. Nun brauchte kaum mehr gedroht zu werden, und Deutschland würde von Schweden erhalten, wonach es verlangte. Bei einem Einmarsch hätten die Gruben gesprengt werden können. Deutschland aber war am ruhigen Ablauf der Erztransporte gelegen. Die gesamte Erzproduktion werde der deutschen Rüstungsindustrie zugutekommen. Eisen, hochwertiger Stahl, Kugellager. Sympathisierte ein Teil der Großunternehmer auch mit den Westmächten, so standen König und Heeresleitung doch auf Deutschlands Seite. Dieses Einverständnis hatte, neben dem Interesse Deutschlands und der Sowjetunion an der Erhaltung der schwedischen Neutralität, die unmittelbare Besetzung verhindert. Nun waren von der seit Tagen Erpressungen unterworfenen Regierung Beweise für ein Entgegenkommen zu liefern. Dass Generalmajor Douglas im Norrbotten, wo die Grubendistrikte lagen, eine Armee von 100.000 Mann bereithielt, um einer etwaigen britischen Intervention zu begegnen, dass Kabinettssekretär Boheman sich in London befand, um den schwedischen Standpunkt klarzumachen, dass eine Mobilisierung ausblieb, dies alles Zeuge davon, sagte Rosner, dass die Bedingungen für die Erhaltung des Zustands, in dem Schweden nach außen hin seine Unabhängigkeit wahren dürfe und im Übrigen die Pflichten eines Vasallen zu erfüllen habe, bereits abgesprochen worden seien. Erleichtert darüber, dass der Krieg nicht, wie befürchtet, auch auf Schweden übergreifen würde, hätten die Regierung und Admiral Tam, der Freund des Großdeutschen Reichs, der nach Berlin entsandt werden sollte, den verschärften Forderungen nichts mehr entgegenzusetzen. Deshalb, sagte Rosner, wird unsere Arbeit nicht zum Abbruch kommen. Und auch Brecht könne, des Erzes wegen, bleiben. Er stemmte sich in die Papiere. »Was geht denn mich der Frühling an?« summte er. »Lasst mich betrunken sein.« Ein neuer Tag kam. Das Zinn kochte. Aus Verlautbarungen stieg immer nur Aasgestank auf. Wenn die Machthaber riefen, es müssten Opfer gebracht, es müssten die Gürtel enger geschnallt werden, so bedeutete dies für die Arbeiter Lohnstopp, mehr Schuften und für die Besitzenden Steigerung des Gewinns. Alle Kräfte lagen im Streit miteinander. Hob die Parteipresse zur Milderung der vorschnellen Kennzeichnung Deutschlands als imperialistische Macht die Aggression Englands und Frankreichs hervor, so verurteilte die kommunistische Arbeiterkommune den deutschen Überfall auf die skandinavischen Nachbarländer, drangen bürgerliche Kreise einerseits darauf, den Anschluss an Deutschland zu festigen und einen gemeinsamen Rachefeldzug für Finnland anzutreten, so wurde andererseits doch desgleichen zum Schutz vor der Sowjetunion für ein Bündnis mit England geworben, versuchte die kommunistische Partei uns davon zu überzeugen, dass aus dem imperialistischen Krieg ein antikapitalistischer Krieg werden könne, der durch den Einfluss der Sowjetunion zum Sieg des Sozialismus führen müsse. So konnte es gleichzeitig heißen, dass der Kampf gegen den Kapitalismus untrennbar verbunden sei mit dem Antifaschismus. Dann wieder, als erste Zeichen norwegischer Gegenwehr gemeldet wurden, befahl die Komintern, um nicht den Eindruck einer Abgrenzung zwischen den Partnern des Pakts aufkommen zu lassen, dem Appell Falkenhorsts zu vertrauen, dass die deutschen Truppen den Forstbestand des norwegischen Königreichs respektieren und für die Freiheit des norwegischen Volks Sorge tragen würden. Doch König und Regierung waren auf der Flucht und Quisling konnte nur Abscheu entgegengebracht werden. Es wurde gefragt, was die Kommunisten und Sozialisten in den okkupierten Ländern zu gewärtigen hätten. Wir konnten nicht glauben, dass ihnen im Rahmen des Pakts Integrität verbürgt worden sei. Thälmann und zehntausende andere waren immer noch eingekerkert in Deutschland. Lindner wusste zu berichten, es seien bereits Verhaftungen in Dänemark vorgenommen worden. »Die Oppositionellen werden geopfert«, sagte sie, »dass der Pakt erhalten bleibe. So seien auch die polnischen Kommunisten, die sich der Roten Armee anschließen wollten, abgewiesen und, gleich den Antifaschisten, die in der Sowjetunion Zuflucht gesucht hatten, an Deutschland ausgeliefert worden.« Von Rosner hätte dies solchermaßen erläutert werden können, dass die Richtung der polnischen Partei nicht der Linie der Komintern entspreche und dass es der Sowjetunion jetzt beim Kampf um ihre Existenz darauf ankommen müsse, jeden, dessen Loyalität zweifelhaft sei, zu verstoßen. Auch in Frankreich, sagte Lindner, entledige sich die Regierung unterm Schutzmantel des Kriegs ihrer politischen Gegner. Daladier habe Führer der verbotenen kommunistischen Partei, ehemalige Mitglieder des Parlaments zu langen Gefängnisstrafen verurteilen, fast alle Emigranten in Konzentrationslager sperren lassen und den republikanischen Spaniern die Abschiebung an das Spanien des Caudillo angedroht. Es sei bloß eine Rechenaufgabe, so sagte Rosner, auftauchend hinter Zeitungsstößen, wie viele Menschenleben zu zahlen wären, um größere Verluste zu vermeiden. Nach den sowjetischen Direktiven hatte sich die norwegische Partei als neutral und zusammenarbeitswillig mit der Besatzungsmacht erklärt. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, jede Widersetzlichkeit einzustellen. Die flüchtende Regierung Nygaardsvolds besäße keine Legalität mehr. Zwar wurde der Rücktritt der Sammlungsregierung Quislings gefordert, doch schien es, als habe dies seinen Grund in der Übertragung des sowjetisch-deutschen Pakts auf nationale Ebene. Es wurde von der Möglichkeit einer Allianz zwischen der kommunistischen Partei und den deutschen Okkupanten gesprochen. Dieser Trugschluss, geweckt durch die Passivität, zu der die Kommunisten verurteilt worden waren, führte zu verstärkten Angriffen gegen die schwedische Partei. Ihr Verbot wurde aufs Neue gefordert. Während sich die leitenden norwegischen Sozialdemokraten nach England begaben, um dort den Kampf zur Befreiung ihres Landes vorzubereiten, mahnte die kommunistische Partei, alles zu vermeiden, was Norwegen in den Krieg reißen könnte. Doch schloss die kundgegebene Zurückhaltung nicht das Unternehmen Griegs aus, des Schriftstellers und Kommunisten, der, wie ich von Hodan erfuhr, den Goldbestand der norwegischen Reichsbank mit einem Expeditionstrupp im Boot nach England überführte. Britische Einheiten, den Abzug norwegischer Regimenter deckend, kämpften in Narvik. Nach Schweden gelangende Flüchtlinge wurden interniert, die als Kommunisten verdächtigten in den Lagern von Longmora und Smedsbo strengster Bewachung unterstellt, deutsche Deserteure über die Grenze zurückgeschickt, ihrer standrechtlichen Erschießung entgegen. Als am 11. doch die Mobilisierung angeordnet wurde und Per Albin Hansson am nächsten Tag eine Rede hielt mit dem Gelöbnis, dass jeder Anspruch Deutschlands auf das Durchmarschrecht abgewiesen werden würde, so mochte damit vielleicht eine Stärkung des in Berlin verhandelnden schwedischen Emissärs beabsichtigt sein. Doch Deutschland brauchte darauf keine Rücksicht zu nehmen, denn in Südschweden zog General Peyron nur eine Kavalleriebrigade heran und Admiral Tam verstummte vor Ehrfurcht angesichts des Herrn der Reichskanzlei, gab seine Begeisterung kund über die Schlagkraft der deutschen Wehrmacht und ließ sich vom Weidmann in Karinhall in die Arme schließen. Die Transitsendungen von Verpflegung und Sanitätsmaterial waren von Günther, dem Außenminister, zugesichert worden. In der Frage der Durchfahrt von Krankenpflegern und Urlaubern konnte es sich nur noch um eine Feststellung von Mengen, wöchentlich oder täglich handeln. Und bald würde auch nachgegeben werden, wenn es um den Transport von Treibstoffen, Kriegsausrüstung und Nachschubtruppen ging. So richtete sich die Mobilisierung vor allem an die Bevölkerung, um diese vom Ernst der Stunde, das hieß von der Notwendigkeit der Senkung des Lebensstandards, des Sparens, der Produktionssteigerung zu überzeugen. Rosner bezeichnete die Politik der schwedischen Regierung als vernünftig, praktisch, allem selbstmörderischen Heldentum entgegengesetzt. Selin stimmte mit ihm überein. Bedrängt von der Belegschaft im Zinnkeller der Fabrik, erklärte er die Auffassung der Kommunistischen Partei. Zurzeit müsse die Bemühung um die Beibehaltung des Friedens auch über Einschränkungen der Freiheit gestellt werden. Auf die Frage, ob wir nicht den Kampf, wie er jetzt in Norwegen und Dänemark beginne, stützen müssten, antwortete er, solange die Armee nicht vom Volk kontrolliert werde, könne uns weder Verteidigungsbereitschaft noch Aufrüstung oder gar der Einstieg in den Krieg etwas nützen. Nie fänden kriegerische Auseinandersetzungen zu unseren Gunsten statt. So sei auch die Weisung der norwegischen Partei zu verstehen, dass kein Blut für imperialistische Interessen vergossen werden dürfe. Wenn wir heute in einer Friedenspolitik die Kunst des Unmöglichen sehen, sagte er, dann wird uns dieses Suchen nach Auswegen, Notlösungen, das die Haltung der Sowjetunion in den Augen vieler fragwürdig macht, fassbar. Gerechtfertigt sind alle Mittel, die einen Weltkrieg aufhalten wollen. Doch wie sollte ihnen beizukommen sein, die dort drüben standen und deren grauer Abdruck uns aus den Zeitungsblättern entgegenstarrte? Was sollte mit ihnen geschehen? Wie sollten sie sich je von sich aus verändern? Begannen sie doch schon zu stampfen, wenn ihnen das Signal dazu gegeben wurde. Sie würden sich dem Stampfen, das in ihnen war, nicht mehr widersetzen können. Sie mussten, um aufzuhören mit diesem Stampfen, niedergeschlagen werden. Die Trennung von ihnen hatte sich längst vollzogen. Unsere Erfahrungen waren nicht mehr die gleichen. Ich gehörte, wie Heilmann, Coppi, zu denen, die sich gegen die Selbstzerstörung aufgelehnt hatten. Alles Gemeinsame zwischen uns war nur noch scheinbar. Jetzt konnte ich mir kaum mehr vorstellen, wie es geglückt war, sich nicht unterwerfen zu lassen. Nebenan standen sie, zu denen auch ich hätte gehören können. Und doch, durch andere Urteile und Entscheidungen, nicht gehörte. Ich wusste, ein Friede mit ihnen würde nicht möglich sein. Das letzte Kräftemessen mit ihnen würde bald beginnen. Die plötzlich eingetretene Ruhe, als hätten sie dort drüben, zu denen nun auch die Schwarzuniformierten gekommen waren, schon alles erreicht, als brauchten nur noch ein paar Geplänkel stattzufinden, war Vorbote einer ungeheuerlichen Entladung. Dieses Innehalten war es jedoch, das am 17. April die Abfahrt des nach Helsingfors bestimmten Schiffs von der Stockholmer Skeppsbro zuließ. Mattis, der mit Santesson, Lazar und den Goldschmidts Brecht und dessen Gefolge zum Kai begleitet hatte, beschrieb mir den Augenblick. Brecht sei, links, auf dem Blasieholm vom Gebäude der deutschen Botschaft und rechts am Stadtsgurthafen von den deutschen Frachtern, wehten die Hakenkreuzfahnen, beim Weg über die Laufbrücke zusammengebrochen, musste gestützt, fast getragen werden an Bord. Ende des zweiten Bands des Romans »Die Ästhetik des Widerstands« von Peter Weiß.